Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum libertären Podcast. Gleich zu Beginn, für Kritik, Fragen und Anregungen, Musiktipps oder Veranstaltungshinweise, schreibt uns gern an aradio-berlin@riseup.net oder folgt uns auf Twitter und Mastodon unter dem Handle aradio-berlin. Falls ihr euch ältere Podcasts oder Beiträge zu bestimmten Themen anhören wollt, findet ihr die in unserer gut sortierten Mediathek auf unserer Wahnsinns-Homepage, die da lautet aradio-berlin.org. Um der Häme entgegenzutreten, wir seien ja schließlich kein richtiges Radio, gibt es seit nunmehr 2 Monaten und bis hierhin 2 erfolgreichen Versuchen eine Live-Sendung. Entstanden aus einem undurchsichtigen Konglomerat von A-Radio Berlin, Studio Ansage und Radio Durchbruch, hört ihr auch diesen Monat wieder live A-Radio Durchbruch. Ja, wir sind live im Radio. Und zwar am Mittwoch, dem 20.04.2022, wie auch an jedem folgenden 3. Mittwoch im Monat. Also Mittwoch, der 20.04. um 21 Uhr auf der 88,4 MHz in Berlin und der 90,7 MHz in Potsdam. Seid dabei! Falls ihr euch wundert, was nach der Werbung kommt, solltet ihr jetzt langsam mal die Ohren spitzen. In unserem Rückblick auf den Monat März aus anarchistischer und antiautoritärer Perspektive warten wir euch im aktuellen Podcast mit folgenden Themen auf. Am Beginn steht unser Newsroom mit einem anschließenden Ausschnitt aus einem wunderbaren Redebeitrag von Migrantifa zum Bullenproblem am Kotti und der Organisierung dagegen. Ein kurzer Beitrag mit einer Flinter-Besetzungsgruppe im Leipziger Osten, die praktisch versuchten, am feministischen Frauenkampftag einen sicheren Raum für Flinter-Personen zu schaffen. Ein Interview mit einer Person von Resist Berlin, einer Gruppe, die sich seit 2018 mit Technologie und deren Nutzung in der linksradikalen Szene Berlins und darüber hinaus beschäftigt. Von einer Razzia in Prag erreichen uns Neuigkeiten zu akribischer Polizeiarbeit und dem aufwendigen Sammeln von nichtigen Beweisen. Ein Aufruf zu praktischer Solidarität mit einem stillen Squad in Prag. In einem im Angesicht des Krieges in der Ukraine sehr wichtigen Beitrag beleuchten wir die Folgen von Fracking im Settler Colonial State Kanada. Zum Ende beleuchtet die Pressestelle in unserer Lieblingssequenz Wo herrscht Anarchie? Unter anderem die katastrophalen Auswüchse anarchistischer Tendenzen in Buxtehude und Hollywood. Außerdem gibt es noch einen kurzen Aufruf zur Unterstützung von Genossinnen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Accountability, compound. Newsroom. Vorsicht Platten, SUVs lahmgelegt. Berlin. Zum Glück haben nicht alle Genossis von Fridays for Future ihre Hoffnung auf Parteipolitik und Petitionen gerichtet, sondern Klimaschutz bleibt auch Handarbeit. In der Nacht zum globalen Klimastreik am 25. März wurden in mehreren Berliner Stadtteilen bei ca. 50 SUVs, hochklassigen Sportwägen und Cabrios die Luft aus den Reifen gelassen. Das war schon die dritte Aktion dieser Art und insgesamt wurden so in Berlin schon über 200 LuxuskarrenfahrerInnen extrem genervt. Falls ihr euch fortbilden wollt, wie das denn genau geht mit dem Luftablassen, was Mensch da beachten muss, eine akkurate Anleitung findet ihr unter Fridays for Sabotage auf kontrapolis.org. Fridays for Sabotage ist wohl der notwendige Zwischenschritt, um sich dann hoffentlich endlich der Future zuwenden zu können. Wir wünschen gute Fahrt und bleiben gespannt auf mehr. Call to Action. International Day of Solidarity, 4th of April, Frankreich. Im Dezember kam es zur Festnahme von 7 Genossinnen aus Frankreich, denen vorgeworfen wird, Mitglieder in einer terroristischen Vereinigung zu sein. 6 von ihnen wurden ohne Auflagen, die über die Anklage auf Mitgliedschaft in der kriminellen Vereinigung zu sein hinausgehen, freigelassen. Aber einer unserer GefährtInnen sitzt immer noch hinter Gittern. Am 4. April wurde von der UnterstützerInnengruppe zu einem internationalen Tag der Solidarität mit Libre Flo aufgerufen, um dem französischen Staat nett darauf hinzuweisen, dass es vielleicht nicht ganz dasselbe ist, libertäre Kräfte im Kampf gegen den IS zu unterstützen oder selbst dem IS beizutreten. Am 27. Februar ist der eingesperrte Genosse Libre Flo in einen Hungerstreik getreten und wurde am 24. März, nachdem er viel Gewicht verloren hatte, ins Krankenhaus eingeliefert. Am 4. April war der 36. Tag seines Hungerstreiks und außerdem sein Geburtstag. Die UnterstützerInnen rufen dazu auf, vor französischen Botschaften zu demonstrieren, wann immer ihr könnt. Solidarité, Liberté, à bas l'état. Mehr Infos unter solidaritytodecember8.wordpress.com. solidaritytodecember8.wordpress.com. Free Melissa Lucio, Austin, Texas. Melissa Lucio ist seit über 10 Jahren im Todestrakt in Texas und soll nun am 27. April für ein Verbrechen, das sie nicht begangen hat, hingerichtet werden. Ihr wird vorgeworfen, ihre 2-jährige Tochter Maria umgebracht zu haben, die bei einem Unfall ums Leben kam. Ihre anderen Kinder können das auch bezeugen, werden jedoch vom Gericht nicht als ZeugInnen akzeptiert. Der Staatsanwalt, der für Melissas Fall zuständig war, ist komischerweise gerade selbst wegen Bestechung in den Bau gewandert und kann leider nicht mehr befragt werden. Dabei ist es dringend notwendig, den Fall neu aufzurollen und zu beweisen, dass Melissa unschuldig sitzt und auf gar keinen Fall hingerichtet werden darf. Raus aus dem Mittelalter und weg mit der Todesstrafe. Für mehr Informationen, wie ihr Melissa unterstützen könnt und einen makaberen Timer sehen könnt, auf dem die Zeit bis zu ihrer Hinrichtung abläuft, dann geht auf freemelissalucio.org. Und es gibt auch eine Doku von 2020, die heißt The State of Texas Against Melissa. Geburtstag von Mumia Abu-Jamal, Berlin. Free Mumia. Am 24. April hat Mumia, der schon seit 1981 politischer Gefangener in den USA ist, Geburtstag. Das Shilona Goda feiert Soli-Party in der Grünberger 73, um den Kampf für seine Freiheit und gegen die rassistische Klassenjustiz zu unterstützen. Los geht's mit Dia-Show, Infotalk und dann ganz viel Mucke. Am 24. April ab 18 Uhr. No justice, no peace, free Mumia and all political prisoners. Ukraine und die ganze Welt. Je mehr sich die ökonomische Krise vertieft, desto unwirksamer werden die von Staaten ergriffenen Gegenmaßnahmen. Und desto mehr wird die kriegstreiberische Dynamik beschleunigt, die für kapitalistische Produktionsweise typisch ist. An den Grenzen zwischen den imperialistischen Blöcken kommt es zu immer neuen Zusammenstößen und so wird der Weg zum innerimperialistischen Krieg, ein neues weltweites Gemetzel, geebnet. Der aktuelle Krieg in der Ukraine ist hierfür ein ernstzunehmendes Vorzeichen. Denn Krieg bedeutet immer eine Verelendung der arbeitenden Klassen auf allen Ebenen und Durchsetzung von Kapitalinteressen. Heucheleien wie die Verteidigung von Demokratie und Unterstützung von demokratischen PolitikerInnen wie der neuen Medienlichtgestalt Zelensky haben wir zum Kotzen satt. Nationalismus und Aufrüstung sind nie, gerade auch nicht angesichts dieser Zustände, eine emanzipatorische gesellschaftliche Antwort. Sie bieten keine Perspektive über das Elend hinaus, im Gegenteil, sie schreiben es fort und sie verschärfen es. Insbesondere die Militarisierung des öffentlichen Diskurses und die Aufrüstung in Deutschland lehnen wir ab. Statt auf noch mehr deutsche Waffen zu hoffen, die nur kapitalistische Konkurrenz, globales Wettrüsten und regionale Konflikte weiter befördern, liegt unsere Perspektive auf Desintegration und Demontage von einem Kriegsgerät. Nicht mit Nationen sind wir solidarisch, sondern mit sozialen Kämpfen und allen Menschen auf der Flucht. Lasst uns gemeinsam nach antiautoritären Antworten auf die drängenden Fragen suchen. Und Antworten, die sich weder der pazifistischen Illusion hingeben, noch in das neuerliche Kriegsgeheul mit einstimmen. No nation, no war, no flag. Support desertion and social movements. Wie ihr nun alle schon mitbekommen habt, soll am Kotti nach dem Willen der rot-grün-rot versifften Landesregierung eine neue Bullenwache entstehen. Haltet die Augen und Ohren auf, beteiligt euch am Widerstand dagegen. Hierzu nun ein paar Ausschnitte aus einem Redebeitrag von einer Veranstaltung am Kotti, der hoffentlich noch viele weitere folgen. Kotti für alle, Bullen, verpisst euch. Die neue Bullenwache hier am Kotti wird damit gerechtfertigt, dass ein Sicherheitsgefühl nicht gegeben sei. Ein Sicherheitsgefühl, liebe Leute. Wessen Gefühl, verdammte Scheiße? Hier sollen Aufwertungen stattfinden, Menschen verdrängt werden und der Kapitalmaschinerie immer weitere freie Bahn gegeben werden zur maximalen Profitgenerierung und um möglichst attraktiv für junge Startups zu sein, die bei der Zentlein Koks ihre Körper bei der Lohnarbeit verheizen. Wir scheißen auf euch! Wir sind von einer Flinter-Besetzungsgruppe, die am 4.3. in Leipzig, im Leipziger Osten, die Antischocke besetzt hat. Genau, das war eine Flinter-Uni-Besetzung mit einem Flinter-Uni-Laden, der von Anfang an geöffnet war. Ich habe gehört, es gab vor 2 Tagen, namentlich am 4.6.2022, in Leipzig eine feministische Hausbesetzung. Das ist ganz fantastisch, wir freuen uns darüber sehr. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Habt ihr Lust, ein bisschen zu erzählen, was da genau passiert ist? Ja, können wir gerne machen. Genau, am 4. März, das war jetzt der Freitag, gab es eine Flinter-Uni-Hausbesetzung in Leipzig, im Leipziger Osten. Und genau, da gab es einen offenen Laden, das heißt, von Anfang an war die Tür offen. Im Haus war quasi ein Space, wo nur Flinter-Personen rein durften. Genau, vor dem Haus All Gender. Und ja. Und wie hat es euch gefallen? Wie ist es gelaufen? Ja, es ist so durchwachsen gelaufen. Also es war schon richtig erfolgreich, weil Flinterpersonen die Möglichkeit hatten, in den Laden zu gehen. Und dort waren ein bisschen Sachen vorbereitet, wie Briefe an Gefangene schreiben. Die Menschen konnten Transpis malen. Es gab so richtig viel Stuff, dass auch irgendwie Licht da war, wenn es dunkel wurde und sowas. Nur leider waren die Cops richtig schnell da, dass nicht so viele Menschen die Möglichkeit hatten, reinzugehen. Aber es wurde auf jeden Fall ein Transpi gemalt. Es wurde auch am Anfang von den BesetzerInnen oben im Haus etwas Zeug runtergegeben über eine Schnur. Und Menschen wurden so aktiviert, ein bisschen was zu machen, ins Gespräch zu kommen und da eine gute Zeit zu verbringen. Genau, die Cops waren relativ schnell da und die haben das dann auch nach so circa 2-3 Stunden wieder geräumt und haben die Leute rausgeschmissen, haben alles zugemacht. Und das ist eigentlich, also ist super schade. Warum ist das super schade? Warum sind feministische Hausbesetzungen nötig? Also ich finde es richtig nötig, weil es einfach Spaces braucht für Flinters, um sich zu vernetzen, dass Flinters nicht angewiesen sind auf irgendwelche VermieterInnen oder auf die Stadt und immer um Räume betteln zu müssen und sich auch so ein bisschen loslösen können von Cis-Typen, einfach ihr Ding machen können, sich halt so vernetzen und ja, einen Fokus halt auf andere Dinge gelegt werden können. Ich meine, so die ganze Idee von dieser Besetzung war halt letzten Endes eine militante Form zu nehmen und irgendwie auch Spaß dabei zu haben und halt auch Spaß miteinander zu haben. Und genau deswegen haben wir uns halt entschieden, diesen Laden von Anfang an zu öffnen für alle. Es sollte auch bereits um 17 Uhr am Freitag ein offenes Plenum geben. Ungefähr um die Zeit waren dann aber, glaube ich, schon auch die ersten Bullen im Haus. Uneingeladen beim Plenum, vor allem auch uneingeladene Nicht-Flinter-Personen beim Plenum. Völlige Frechheit. Es wurde dann von den BesetzerInnen von oben noch ein paar Bildungsmaterialien zu den Cops runtergeworfen in Form von Zetteln. Ich glaube, die haben das nicht gelesen. Hätte ihnen, glaube ich, gut getan. Genau. Dann alle gekündigt haben. Genau, voll. Aber so der Hauptaspekt von dieser Besetzung war halt eben, einen Raum zu schaffen für Flinter-Personen, um den zu nutzen und den selber zu gestalten. Also quasi ab Stunde Null mit dem ersten Plenum wäre auch die Entscheidung darüber, wie die Besetzung weiterläuft, in der Hand gewesen von den Flinter-Personen, die eben sagen, okay, das ist jetzt mein Space, der wurde für mich geöffnet, ich habe jetzt Bock, mich da zu organisieren und halt zu machen, worauf ich Bock habe. Genau. Und auch ganz, ganz viel Care-Arbeit, also so nicht dieses krasse, mackrige, militante immer irgendwie an erste Stelle stellen, sondern irgendwie auch zu sagen, ey, es geht darum, dass wir uns wohlfühlen, dass wir füreinander da sind, dass wir uns gegenseitig unterstützen können und eben nicht immer nur Aktion nach Aktion ballern. Und wie geht's jetzt weiter im feministischen Häuserkampf? Ich glaube, auch was wir auf dem Prozess schon gemerkt haben, ist, dass wir ganz viele Sachen gelernt haben und wir haben auf jeden Fall Bock, noch mehr Zeug zu lernen und miteinander uns auch eine gute Zeit zu machen. Und genau das wünschen wir uns auch für alle Leute, die das Ganze mitbekommen haben, dass die vielleicht die Minuten im Laden, die sie hatten, genutzt haben, um jetzt selber irgendwie aktiv zu werden und so richtig Bock zu haben, auch mit einem lachenden Auge quasi so militante Aktionen auszuprobieren. Und ich weiß nicht, also wenn wir uns so zurückerinnern, die letzten 1-2 Jahre, was so in Deutschland irgendwie abging, ich habe das Gefühl, Hausbesetzungen sind so ein bisschen beliebter geworden. Es hat, glaube ich, gute Gründe und es kann gerne auch so weitergehen, finde ich. Ja, und wir hoffen eben auch, dass halt gerade sich Flinter-Personen empowered gefühlt haben, irgendwie vielleicht neue Verbündete gefunden wurden und ja, die Aktionsform so wieder ein bisschen in den Kopf gekommen ist, gerade auch für Flinter-Personen, dass es nicht immer mackrig sein muss, nicht immer so gedacht werden muss, ja, wir können es eh nicht, wir brauchen irgendwie noch Cis-Typen dabei, wir können das auch selber, haben wir ja gezeigt. Und ja, wir wünschen uns auf jeden Fall, dass ja, so ein bisschen das wieder mehr gemacht wird und Flinters sich zusammenschließen. Ich würde auch, glaube ich, generell sagen, dass es Zeit ist für mehr kreativen Protest und kreative Aktionsformen. Ich meine, in dieser Besetzung gab es halt auch ein Theaterstück, es gab Bildungsmaterialien, es wurde mit, weiß ich nicht, Plüschfiguren gearbeitet, um Bullen so ein bisschen zu verarschen und es gibt halt irgendwie super viele Möglichkeiten und es ist Zeit für mehr verschiedene Dinge. Ja, vielen Dank. Gibt es dann noch ein was Letztes, was euch wichtig ist, noch loszuwerden? Bildet Banden, habt Spaß, haut rein. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche euch noch alles Gute für den feministischen Kampftag. Wir haben auch einen Blog und einen Twitter-Account. Gebt einfach artischocke.noblogs.org ein und dann findet ihr uns. Im Folgenden haben wir es endlich geschafft, uns mit unseren Freundinnen von Resist Berlin zu treffen. In der Kurzfassung des Gesprächs versucht eine Person von Resist uns aufzuzeigen, wo und wie wir am besten endlich anfangen, uns ein bisschen intensiver mit den technischen Geräten auseinanderzusetzen, die wir im Alltag so benutzen. Das komplette Interview könnt ihr in Kürze auf unserer Homepage finden. Schön, dass ich hier sein kann. Schön, dass du heute mit uns sprichst. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen und uns ein bisschen was über dich und deine Arbeit hier erzählen oder die Arbeit, die ihr hier zusammen macht? Ja, hallo, ich bin Alex. Schön, dass wir hier eingeladen wurden. Ich bin Teil der Gruppe Resist Berlin. Wir wurden im April 2018 gegründet, also uns gibt es jetzt fast 4 Jahre. Und wir versuchen so im Großen und Ganzen Informationssicherheit, Hardware, Software, neuere Entwicklungen der Szene in Berlin und auch Szene angrenzenden Menschen näher zu bringen. Sagen, steigen wir einfach mal mit der ersten Frage ein, die Technik betrifft. Die wäre dann, was versteht ihr denn unter InfoSec oder InfoSecurity? Was bedeutet das für euch und wie geht ihr damit um? Also unter Informationssicherheit versteht man eigentlich einen relativ klassischen Begriff, und zwar geht es darum, die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von Informationen sicherzustellen. Das ist jetzt also der klassische theoretische Begriff. Für uns in der Anwendung bedeutet das, dass wir Gruppen und Einzelpersonen die Kontrolle über ihre Geräte und über ihre Kommunikationsmethoden zurückgeben möchten, somit auch ein bisschen das Vertrauen in ihre eigene Techniknutzung und die Kommunikation steigern wollen. Darüber hinaus möchten wir allerdings auch ein bisschen aufklären. Es gibt sehr viele Mythen da draußen, was Geheimdienste können, was Polizei kann, wie sicher oder unsicher Geräte tatsächlich sind. Und wir möchten da ein bisschen faktenbasiert entgegensteuern und auch diffuse Ängste abbauen. Ihr bietet ja unter anderem auch Workshops an und macht so Gruppenteachings oder so. Kannst du da vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was da so die Sachen sind, die da am häufigsten auftauchen und wie so ein Abend bei euch abläuft? Also wir machen verschiedene Informationsangebote. Vielleicht fangen wir kurz vorne an. Wir haben einerseits eine individuelle Beratung. Das ist eine Sprechstunde. Die findet montags und freitags in der Wildenbruchstraße 24 statt. Da könnt ihr vorbeikommen und euch zu beliebigen Fragen beraten lassen, also was Software, Hardware, Nutzung von Kommunikationstools betrifft. Darüber hinaus bieten wir aber auch Workshops für Gruppen an. Das hat jetzt während der Corona-Pandemie nicht so gut geklappt. Aufgrund offensichtlicher Einschränkungen würden das jetzt aber gerne wieder hochfahren. Das bedeutet, wir kommen zu euch, informieren euch zu einem bestimmten Thema, bieten auch ein Hands-on-Angebot an. Darüber hinaus forschen wir aber auch zu Hardware und versuchen selber möglichst gute Geräte, also sowohl Telefone als auch Laptops, für euch aufzubereiten und zur Verfügung zu stellen. Das Ganze machen wir 100% unabhängig, also wir sind nicht an irgendeine andere Institution oder an irgendeinen Hackerclub oder sowas angeschlossen, können deswegen ganz neutral beraten. Und wir versuchen dabei, so gut es geht, auch wenn das bei Technik natürlich ein bisschen schwierig ist, den Nachhaltigkeitsgedanken hochzuhalten. Also wenn es sinnvoll ist, Secondhand-Geräte zu benutzen, doch gerne ältere Geräte für Soli-Zwecke aufzubereiten. Wie jetzt solche Workshop-Abende aussehen, das sieht eigentlich so aus, dass wir mit einer Gruppe, die Interesse hat, im Vorfeld über ein bestimmtes Thema reden. Das kann also zum Beispiel Smartphones sein, das kann die anonymisierte Recherche von Informationen im Internet sein oder die Laptop-Nutzung. Und dann vor Ort uns mit den Leuten an einem Abend treffen, zum Beispiel so 2-3 Stunden. Zur Einführung wird es meistens einen Vortrag geben, damit alle auf den gleichen Wissensstand gebracht werden. Danach schließt sich dann eine Fragerunde an, wo wir Fragen zu dem Thema oder auch darüber hinaus beantworten. Und wenn noch Interesse besteht, kann man danach noch auch einen Hands-on-Teil anschließen, wo eben konkret an mitgebrachten Geräten die Sachen ausprobiert und eingerichtet werden. Was würdet ihr den Leuten empfehlen, die sich noch nicht so viel mit so aktivistischer Hardware auseinandergesetzt haben? Was sind denn so die Minimals, die man so vielleicht, an denen man vielleicht anfangen sollte zu arbeiten? Oder wenn man anfängt, sich in die Richtung zu interessieren, was ist irgendwie erreichbar oder wozu kann man sich relativ einfach einen Zugang verschaffen, um vielleicht damit zu arbeiten? Also der erste Einstieg ist eigentlich sogenanntes Threat Modeling. Das bedeutet, sich ein Gefahrenmodell zu überlegen. Welche digitalen oder nicht digitalen Güter hat man eigentlich und gegen welche Gegner möchte man sie schützen? Das kann also im individuellen Fall sehr unterschiedlich aussehen. Also häufig wird eben davon geredet, sich vor Behörden- oder Polizeizugriff zu schützen. Aber das ist manchmal gar nicht die allererste Priorität. Häufig gibt es auch zum Beispiel eine individuelle Krankheitsgeschichte, die man vor dem Arbeitgeber verbergen möchte. Oder es gibt Aktivitäten im Berliner Nachtleben, die man vor konservativen Eltern gerne geheim halten möchte. Dann gibt es natürlich aber auch aus politischer und ethischer Sicht den Willen, möglichst wenig mit großen kapitalistischen Firmen zu tun zu zu haben und denen eben auch nicht mehr Daten zur Verfügung zu stellen als unbedingt nötig. Und diese Prioritäten können halt ganz unterschiedlich gewichtet sein. Wir versuchen, das mit den Leuten grundsätzlich erstmal selbst zu erarbeiten, also zu fragen, was wollt ihr überhaupt machen mit dem Gerät, was wollt ihr überhaupt mit diesem Tool anfangen? Und dann kann man eben die Arbeit da ein bisschen spezieller drauf ausrichten. Und wir empfehlen halt, über solche Sachen mal drüber nachzudenken, weil man kann sich nicht gegen alle Bedrohungen gleich stark wehren. Und es kann durchaus helfen, die Übersicht zu bewahren und diffuse Ängste abzubauen, wenn man sich auf die wichtigsten Dinge fokussiert und speziell darauf hinarbeitet, halt eben nicht seinen ganzen Lebenslauf im Internet öffentlich zu haben oder halt die letzten Aktionsfotos oder die letzten peinlichen Videos von der Dosenbierparty ungewünschten Stellen zugänglich zu machen. Was wären dann die schnellsten Tools, die du in den Raum werfen würdest? Genau, also das Erste, was man halt machen kann, ist so eine Art Hardware-Schnellcheck. Also nachdem man sich überlegt hat, wovor man sich überhaupt schützen möchte, kann man sich eben die Geräte mal angucken. Das Erste wäre natürlich, hat man auf dem Handy zum Beispiel eine Display-Sperre. Also das Minimum ist eben ein sechsstelliger zufälliger PIN. Das solltet ihr alle einrichten. Dann natürlich sind die Datenträger, die ihr so verwendet, verschlüsselt. Da kann euch auch easy geholfen werden oder ihr guckt mal im Internet nach, wie sowas geht, dass sowohl zum Beispiel die Festplatte eures Laptops, aber auch USB-Sticks, die ihr verwendet, eben nicht ohne Passwort zugänglich sind. Dann wäre es natürlich auch wichtig, dass ihr zum Beispiel auf euren Geräten mal die Privatsphäre-Einstellung durchgeht, dass zum Beispiel nicht jedes Foto, was ihr macht, automatisch in die Cloud hochgeladen wird, dass ihr die Apps auf dem Handy checkt, zum Beispiel welche Erlaubnisse die haben, dass zum Beispiel eine bestimmte App, die keinen Standortzugriff benötigt, eben auch keinen Standortzugriff hat, dass eine App, die keinen Mikrofonzugriff benötigt, keinen Mikrofonzugriff hat, dass ihr euch mit dem Flugzeugmodus am Telefon vertraut macht, womit ihr euch vom Mobilfunknetz eben abkoppeln könnt, dass ihr guckt, sind eure Passwörter gut genug, da gibt es auch alle möglichen Ratschläge dazu, vielleicht einen Passwortmanager zu verwenden. Das sind halt ebenso die Basics, die unabhängig von der Hardware oder Software, die ihr aktuell benutzt, immer gültig sind und die ihr immer mal durchgehen solltet. Was würdet ihr denn empfehlen für ein Handy oder für einen älteren Laptop? Wie kann man sich da ein bisschen absichern oder was wäre da eine Maßnahme? Genau, also wenn ihr euch entschieden habt, konkret eure Sachen ein bisschen auf den neueren Stand zu bringen, dann würden wir euch empfehlen, als Handybetriebssystem mal GrapheneOS anzugucken. Das ist also momentan das Beste, was es gibt, mit sehr viel Fokus auf Privatsphäre und Sicherheit. Auf Laptops empfehlen wir momentan Fedora Linux. Das ist ein Betriebssystem, mit dem ihr sehr viel machen könnt, was eben auch auf älterer Hardware ganz gut funktioniert, mit dem ihr also auch 5, 6, 7 Jahre alte Laptops wieder in Schwung bringen könnt. Und natürlich ist es eine sehr gute Idee, immer einen Tailstick zur Hand zu haben und den bei Bedarf auch zu benutzen. Kannst du mir den Tailstick kurz erklären? Genau, also Tails ist ein vollständiges Betriebssystem, was vom USB-Stick gestartet wird. Ihr müsst also nichts auf eurem Rechner installieren oder irgendwie verändern. Es hinterlässt auch keine Spuren auf dem Rechner. Ihr habt damit also ein separates Betriebssystem zu das, was gerade drauf installiert ist. Und der zweite große Vorteil ist, dass alle Aktivität, die ihr mit dem Tailstick macht, durch das Tor-Netzwerk läuft, also anonymisiert ist. Das hat den Vorteil, dass ihr einerseits Nachrichten lesen, PDFs runterladen, Informationen recherchieren könnt, ohne dass das auf euch zurückführbar ist. Andererseits könnt ihr aber auch mit den Tools, die bei Tails vorinstalliert sind, Flyer oder Texte oder auch Podcasts erstellen und die eben anonymisiert hochladen. Du müsstest dich entscheiden, was relativ gesehen aus Datenschutzperspektive sicherer ist oder vielleicht gemacht oder verändert werden kann. Signal oder Telegram, warum und was empfehlt ihr als Kommunikationstool? Also die Frage ist relativ leicht zu beantworten. Wir würden unter praktisch allen Umständen zu Signal raten, weil tatsächlich Signal ein deutlich sicheres und sauber designtes Tool ist, was von Haus aus Ende zu Ende verschlüsselt und eben auch metadatensparsam funktioniert und Telegram eben genau diese Eigenschaften nicht hat. Telegram ist von Haus aus nicht Ende zu Ende verschlüsselt. Wenn ihr Telegram aufmacht, schaut ihr im Prinzip auf eure gesamte Konversation, die auf dem Telegram-Server gespeichert ist. Das kann man also nicht als verschlüsselten Messenger bezeichnen. Signal macht all das deutlich besser und ist deswegen für verschlüsselte Kommunikation zu empfehlen. Mit der einen Einschränkung, ihr solltet dann nur in Kontexten kommunizieren, bei denen ihr okay damit seid, dass die andere Seite eure Telefonnummer kennt. Das kann also Familie, Freunde sein, das kann die geschlossene Politgruppe sein, euer Hausprojekt. Für Kommunikation mit Parteien, denen ihr nicht eure Handynummer geben wollt, würden wir eher zu Matrix oder Wire raten. Das sind zwei andere sehr gute Tools, unter denen wir auch erreichbar sind. Okay, die nächste Frage wäre iOS oder Android oder womöglich keins von beiden. Genau, die Frage ist nicht ganz so leicht zu beantworten, weil Betriebssysteme eben nicht in einem Vakuum existieren, sondern auch immer auf bestimmten Geräten laufen. Und tatsächlich sind iPhones aus Sicherheitsaspekten schon besser als ihr Ruf. Es spricht also grundsätzlich erstmal nichts dagegen, ein gebrauchtes iPhone zu benutzen, was noch Sicherheitsupdates erhält. Eher politische oder ethische Bedenken, wenn ihr also mit einer Firma wie Apple nichts zu tun haben wollt. In der Android-Welt muss man das ein bisschen anders formulieren. Da ist es schon so, dass die meisten Android-Geräte aus Privatsphäre und Sicherheitsperspektive eigentlich eher nicht zu empfehlen sind, weil die Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen und es eben sehr viele verschiedene Android-Varianten da draußen gibt, die mal mehr oder mal weniger gut gepflegt sind. Die große Ausnahme, die eben mit iPhones mithalten kann, sind Pixel-Telefone, die ein sehr sauberes Android liefern und darunter eine sehr sichere Hardware-Grundlage und die wir eben auch als Grundlage für die von uns modifizierten Telefone verwenden. Ja, und wenn ich jetzt mit meinem Handy Bedenken habe oder das Gefühl habe, ich fühle mich irgendwie unsicher oder überwacht oder wie auch immer, was würdet ihr mir denn eher empfehlen, das Mikrofon oder die Kamera auszubauen? Also wenn ihr kein Vertrauen in euer Handy habt, weil es entweder sehr alt ist oder weil es von irgendeinem komischen Hersteller kommt, ist es natürlich gut, so viel wie möglich auszubauen. Also in dem Fall würden wir Mikrofon und Kamera euch empfehlen, beides zu entfernen. Wenn ihr allerdings konkret Angst davor habt, abgehört zu werden, dann ist natürlich die Entfernung des Mikrofons eigentlich wichtiger als die der Kamera, denn ein Mikrofon funktioniert auch, wenn das Handy in der Tasche ist und eine Kamera könnt ihr halt sehr viel leichter überkleben. Wir müssen allerdings dazu sagen, wenn ihr an dem Punkt seid, dass ihr eurem Handy soweit nicht mehr vertraut, dass ihr darüber nachdenkt, das Mikrofon auszubauen, dann müsst ihr eben davon ausgehen, dass der gesamte Rest des Handys auch kompromittiert ist. Also das reine Ausbauen des Mikrofons schützt halt eben nicht eure Signalkommunikation oder eure gespeicherten Fotos. Die wären dann einem Angreifer trotzdem zugänglich. Okay, dann hätte ich jetzt noch eine technische Frage, und zwar locked oder unlocked Bootloader? Also vielleicht für alle, die davon noch nie was gehört haben, der Bootloader ist ein Code, der ausgeführt wird, bevor irgendein anderes System auf dem Handy gestartet wird. Also aus Sicherheitsgründen ist ein gelockter, also ein gesperrter Bootloader zu bevorzugen, weil der nämlich ein Verfahren namens Verified Boot ermöglicht, dass bei jedem Start des Telefons, inzwischen gibt es auch bei manchen Laptops, eben das gesamte Betriebssystem auf Veränderungen oder Manipulationen überprüft wird. Und wenn so eine Manipulation entdeckt wurde, das Ganze eben zurückgerollt werden kann auf die letzte okaye Version. Und das ist eben auch im aktivistischen Kontext sehr wünschenswert, weil sich da Schadsoftware wie zum Beispiel Staatstrojaner nur sehr erschwert im Betriebssystem festsetzen können. Hast du das Gefühl gehabt, dass sozusagen, was Putin propagandamäßig aufgebaut hat in den letzten Jahren, war das was irgendwie speziell war oder was ihn irgendwie ausgezeichnet hat? Oder war das was parallel dazu in anderen Staaten, USA oder in Kanada oder in Frankreich oder in Deutschland, sich genauso entwickelt hat? Das ist schwer zu sagen. Also das Ausmaß ist tatsächlich nicht so leicht objektiv festzustellen. Und was wir halt wissen, ist, dass in Russland derartige Vorgänge mindestens toleriert wurden, wenn nicht sogar staatlich gefördert wurden. Und dass es eben auch einen Grundsatz da gibt, dass solche Aktionen innerhalb von Russland eben nicht geduldet werden. Aber was im Ausland passiert, ist der russischen Regierung eben weitgehend egal. Und gleichzeitig sehen wir aber natürlich auch, dass es ähnliche Vorgänge in den USA gab, die bis zur Erstürmung des Kapitols geführt haben. Und dass wir deswegen nicht unbedingt denken sollten, dass wir aus westlicher Sicht da davor gefeit sind, nur weil der Fokus in unseren Medien eben sehr auf russischer Missinformation ist. Gibt es da irgendwie eine Maßnahme, die man vielleicht auch selber ergreifen kann, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzuwirken? Seht ihr da irgendwie eine Handhabe? Also eine sehr interessante Entwicklung der letzten Jahre ist, dass sich eine Bewegung herauskristallisiert hat, die sich Open Source Intelligence nennt. Das bedeutet, Leute versuchen anhand frei verfügbarer Quellen, also zum Beispiel von Satellitenbildern, von Nachrichtenberichten, von im Internet veröffentlichten Videos, Informationen oder Behauptungen zu unterstützen oder eben zu widerlegen. Da kann man dann zum Beispiel erkennen, anhand eines Fotos, welches angeblich im Sommer in der Ukraine geschossen sein sollte, aber wo Schnee liegt, dass da vielleicht irgendwas nicht dran stimmt. Oder anhand von Flaggen, die im Hintergrund zu sehen sind, anhand von bestimmten Gebäudeformen oder sowas. Somit lassen sich Fake News eben halt auch widerlegen, indem man einfach mal genauer hinschaut und Quellen miteinander vergleicht. Und das ist ein Ansatz, den wir auch gerne ein bisschen mehr aus linker oder anarchistischer Perspektive sehen würden, weil sich damit nämlich Fake News, die jetzt aktuell auch zulasten von Geflüchteten wieder zu kippen drohen, sich relativ schnell und einfach widerlegen lassen. Und das würden wir gerne ein bisschen stärker sehen. Okay, als letzte Frage ist meine Frage, was habe ich vergessen zu fragen? Oder gibt es irgendwas, das ihr uns noch gerne mitteilen würdet, was euch auf dem Herz liegt, was ihr loswerden wollt? Das wäre der Moment. Also unser Appell an euch wäre, habt nicht zu viel Angst vor neuer Technik. Neue Technik kann auch sehr in unserem Sinne verwendet werden, wenn sie eben entsprechend angepasst ist. Es war noch nie so einfach für uns, verschlüsselt und anonym zu kommunizieren, und wir hatten dadurch eigentlich auch noch nie so viel Macht. Also wir haben jetzt Tools, von denen AktivistInnen vor 20, 30 Jahren geträumt hätten. Wir sehen aber immer mehr, dass die Leute all diese Tools in ihrer Hosentasche haben, aber nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Also überlegt euch, was könnt ihr mit den neuen technischen Möglichkeiten machen? Wie könnt ihr euch auch gegen neue Bedrohungen wehren? Könnt ihr vielleicht auf neue Ideen, neue Aktionsformen kommen und die in den nächsten Jahren gewinnbringend einsetzen. Denn unsere Gegenseite macht das leider auch. Social Media sind fest in der Hand von Rechtspopulisten, Querdenkern, Verschwörungsideologen. Wir sollten dem was entgegensetzen und auf eigene Ideen kommen. Kommt gerne bei uns in der Sprechstunde vorbei. Die Informationen findet ihr auf der Webseite. Da kommt ihr hin, wenn ihr einfach im Browser resist.berlin eingebt. Dort findet ihr verschlüsselte und unverschlüsselte Kontaktmöglichkeiten. Ansonsten sind wir auch montags abends und freitags nachmittags in der Wildenbruchstraße 24 für euch ansprechbar. Hallo liebe Leute, es gibt wieder Repressionsstress-Nachrichten aus der Tschechischen Republik. Ihr kennt die tschechische Polizei wahrscheinlich aus dem fast zehn Jahre lang Drama um die Phoenix 1 und Phoenix 2 Causa, in der anarchistische Genossinnen dort kriminalisiert wurden. Am Ende tatsächlich unerfolgreich, aber das macht ja nicht den ganzen Stress wieder wett, den Leute in diesen ganzen Jahren hatten. Und die tschechische Polizei hat sich auch jetzt wieder entschieden, Genossinnen vor Ort nicht in Ruhe zu lassen und ist Anfang März in ein besetztes Haus in Prag reingerockt, um das zu ratzen und alle möglichen Dinge zu stehlen. Das besetzte Haus heißt Bublina, ist seit einiger Weile ein Silent Squad und beherbergt mehrere Menschen ohne sonstiges Obdach. Die Betroffenen haben einen Text auf Tschechisch veröffentlicht, den wir für euch ins Deutsche übersetzt und mitgebracht haben. Am Mittwoch, den 9. März 2022, führte die Polizei eine Razzia im besetzten Haus Bublina in Prag durch. Zum Zeitpunkt befanden sich 4 Personen, ein Hund und eine Katze, in dem Gebäude und in der Umgebung. Die bewaffnete Polizeieinheit brach mehrere Türen auf, verletzte jedoch niemanden und es wurde niemand festgenommen. Der gerichtlich genehmigte Durchsuchungsbefehl stützte sich auf den Verdacht, dass eine der anwesenden Personen Gewalt gegen eine Behörde sowie Sachbeschädigung begangen haben soll. Die Razzia sollte dazu dienen, Beweise für diese Straftaten zu sichern. Bei der mehrstündigen Durchsuchung wurden Computer, Mobiltelefone, Dokumente, eine Gaspistole und Spraydosen beschlagnahmt. Dann zog die Polizei ab und ließ das Haus ungesichert zurück. Es wurde etwas später wieder besetzt. Die im Polizeiprotokoll genannten Verdachtsmomente beziehen sich auf mehrere Proteste im vergangenen Jahr. Diese richteten sich gegen das brutale Vorgehen der Polizei im Juni 2021, als der Romnia Stanislav Tomáš starb, nachdem Polizeibeamte ihn zu Boden gedrückt und mehrere Minuten lang auf seinem Hals gekniet hatten. Das erste polizeilich untersuchte Ereignis war eine brennende Barrikade in der Nähe einer öffentlichen Versammlung am 26. Juni 2021. Der zweite Vorfall war eine Explosion und ein Brand am Rande von Teplice, eine arme Region in Nordböhmen, am 12. Juli 2021. Das dritte war eine Droh-E-Mail über die angebliche Platzierung von Sprengsätzen in der Polizeistation in Teplice und im Hauptsitz von Agrofert, ein Unternehmen von Andrej Babiš, dem damaligen tschechischen Premierminister. Die tschechische Polizei hat in den letzten Jahren viele Personen schikaniert und sie ähnliche Aktivitäten beschuldigt, zum Beispiel in den Phoenix 1 und Phoenix 2 Kausen. Diese Fälle hielten vor Gericht nicht stand, weil die Ermittler im Allgemeinen keine Beweise für ihre strittigen Behauptungen hatten. Auch dieses Mal stützen sie ihre Verdächtigungen auf nichts als Spekulationen. Ein Beweis soll zum Beispiel sein, dass der Verdächtige wie der Täter die öffentlich zugänglichen Plattformen reiser.net und noblux.org nutzt. Als weitere Beweise sollen die angebliche Übereinstimmung in der Körpergröße oder zwei ähnliche Buchstaben in einer auf die Straße gebrühten Parole und in einer Tätowierung herangezogen werden. Am lächerlichsten ist die Behauptung, das wichtigste Indiz sei die Anwesenheit des Verdächtigen bei der öffentlichen Versammlung in Teplice am 26. Juni, auf der die Barrikade in Brand gesetzt wurde. Es scheint, dass das Scheitern früherer Ermittlungsverfahren die tschechische Polizei nicht dazu gebracht hat, über ihre eigene Dummheit nachzudenken. Wahrscheinlich verfolgen sie die Strategie. Letztes Mal hatten wir nichts in der Hand und es hat nicht funktioniert, aber wenn wir dieses Mal sogar noch weniger haben, wird es hoffentlich klappen. Wenn ihr eure Unterstützung mit dem von Repression betroffenen Genossen zeigen wollt, könnt ihr an die E-Mail bublina@reisab.net schreiben. bublina@reisab.net. Solche polizeilichen Überfälle sind wie immer eine große psychische und materielle Belastung für die betroffenen Genossinnen. Und wenn ihr die Zeit findet, dann schickt doch ein paar Soli-Grüße an die eben genannte Adresse. Wir wünschen den Betroffenen gute Besserung und einen weiteren kraftvollen Kampf gegen Rassismus und Antiziganismus in der Tschechischen Republik und überall. Im letzten Jahr hat Deutschland mehr als 38 Milliarden Euro für den Import von Erdgas ausgegeben. Ein Großteil davon stammt aus Russland. NGOs und PolitikerInnen fordern, kein Erdgas mehr von dort zu importieren, um Russland den Geldhahn für den Krieg in der Ukraine zuzudrehen. Um den Bedarf der Wirtschaft und der Bevölkerung zu decken, muss dann jedoch Erdgas aus anderen Ländern, etwa den USA oder Kanada, importiert werden. Das Erdgas dort wird aber mehr als zur Hälfte durch Fracking gewonnen. Dabei werden immer wieder grundwasserführende Schichten im Boden mit Chemikalien verseucht und das Wasser von Flüssen vergiftet. Außerdem müssen für den Transport des Gases Pipelines durch nahezu unberührte Gebiete gebaut werden. Nicht nur wird dabei wertvolle Natur zerstört. Immer wieder führen diese Pipelines auch durch Gegenden der First Nations, die im Besitz indigene Völker sind und ihre Territorien vor Zerstörung schützen wollen. Schon vor Beginn des Kriegs in der Ukraine haben wir mit einer Aktivistin der Wet'suwet'en Nation gesprochen, die in Kanada gegen den Bau der Coastal GasLink Pipeline kämpfen. Hi, ich bin Slado und ich trage den Namen des Cashier-Hauses, welches Teil der Gidumden-Clans ist, einer der fünf Clans der Wet'suwet'en Nation. Und wir sind eine Nation im sogenannten nördlichen British Columbia in Kanada. Wir leben nach unserem tradierten System, unserem traditionellen Governance-Modell, das fünf Clans und 13 Hausgruppen umfasst. Unser Fokus liegt auf der Wiederbelebung dieses Systems und dem Schutz unseres Territoriums, insbesondere auf den Kampf gegen die Coastal GasLink Pipeline, einer Fracking-Gas-Pipeline, die durch unser Territorium an die Küste führen soll, um Fracking-Gas in die asiatischen Märkte zu exportieren. Die umstrittene Coastal GasLink Pipeline soll von Dawson Creek quer durch die kanadischen Rockies bis zum Hafen Kitimat reichen. Auf ihrem Weg kreuzt die Pipeline mehrere traditionelle Territorien der First Nations. Nun, hier im Wet'suwet'en-Gebiet haben wir es seit etwa 10 Jahren mit Pipelines zu tun. Es handelt sich um eine von vielen Pipelines, die durch unser Territorium verlaufen soll. Der Bau dieser Pipeline begann 2019, nachdem die Gerichte eine einstweilige Verfügung, eine Verfügung des obersten Gerichtshofes, erlassen hatten, um zu verhindern, dass die Wet'suwet'en die Pipeline stoppen. Die Bauarbeiten sind in vielen Teilen des Territoriums vorangeschritten und auf dem Gebiet des Gidumden-Clans wurde am wenigsten gearbeitet. Seitdem gab es 3 militarisierte Überfälle auf unser Territorium. Das Unternehmen ist im Besitz von TC Energy, AIMCO und KKR und sie können sich nicht auf die Zustimmung der traditionellen Chiefs berufen. Aber sie haben Vereinbarungen mit den lokalen Gruppen entlang der Strecke unterzeichnet. Aber sie ziehen ihr Projekt ohne unsere Zustimmung durch. Sie nehmen Fracking-Gas aus dem Osten von British Columbia und wollen es an die Küste transportieren. Wenn diese Pipeline erst einmal in Betrieb ist, wird sie 3,5 Megatonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ausstoßen, was 4,5% der Gesamtemissionen von British Columbia und 1,5% der Gesamtemissionen von Kanada entspricht. Die Pläne für die Coastal GasLink Pipeline gibt es seit 2012. Und seit dieser Zeit regt sich auch der Widerstand gegen das Projekt, der sich mit der Zeit immer weiter radikalisiert hat. Der Widerstand gegen die Pipeline begann eigentlich mit einem unserer Nachbarclans, den Unistoten. Sie haben etwa 8 oder 9 Jahre lang den Zugang zu ihrem Territorium für die gesamte Industrie blockiert, auch für die Coastal Gasling. Im Jahr 2018 wurde dann eine gerichtliche Verfügung erlassen und die traditionellen Chiefs kamen zusammen und beschlossen, dass der Gidumden Clan eine Blockade errichten solle, um das Unternehmen daran zu hindern, in das Territorium der Unistoten zu gelangen und die Verfügung durchzusetzen. Im Jahr 2019, am Morgen des 7. Januar, kam es zu einer Razzia militarisierter Polizei, die 14 Verhaftungen bei den Gidumden vornahm. Im Jahr 2020 gab es eine weitere Blockade, bei der die Chiefs einen Räumungsbescheid an Coastal Gasling zustellten und alle Arbeiter aus dem Gebiet vertrieben, woraufhin es im Februar zu einer weiteren Razzia kam. Eine 5-tägige Razzia in 4 Gidumden-Camps und einem Unistoten-Camp. Und nach dieser Razzia kam Shutdown Canada zustande, bei dem indigene Menschen und unsere Verbündeten und KomplizInnen im Grunde zentrale Infrastrukturen in ganz Kanada lahmlegten. Und das endete dann wegen Covid. Als Covid zuschlug und dann später wieder in jüngster Zeit versuchte die Coastal Gasling Pipeline unter unserem heiligen Quellgebiet zu bohren, dem Wetsinqua, unserem wichtigsten Lachsleichfluss. Im September gab es eine Besetzung des Bohrplatzes. Und im November kamen die Royal Mountain Police und die Polizei mit einer weiteren militarisierten Razzia und verhafteten 30 Menschen. Danach wurde der Bohrplatz erneut besetzt. Und im Dezember wurde für einige Wochen, als dann Royal Mountain Police und die Polizei ihre Kräfte wieder sammelten, um das Gebiet zu stürmen, da kam es zu einem taktischen Rückzug, einem strategischen Rückzug aus diesem Gebiet. We Are Wet'suwet'en setzen unseren Widerstand vor Ort fort und haben nicht die Absicht, diese Pipeline durch unser Territorium führen zu lassen. Immer wieder versuchen Pipeline-ArbeiterInnen, in die Gebiete der Wet'suwet'en vorzudringen. Die jedoch wehren sich. Ja, der Räumungsbescheid vom 5. Januar 2020 ist immer noch in Kraft und die Wet'suwet'en setzen diesen Räumungsbescheid kontinuierlich um. Es gab, wie schon sagte, mehrere Blockaden in verschiedenen Teilen des Gebiets, hauptsächlich auf dem Gidumden-Territorium, die den Straßenzugang für die ArbeiterInnen blockierten und die ArbeiterInnen daran hinderten, das Gebiet zu betreten. Es gibt also nur eine Straße, die in unser Gebiet führt, über die die Pipeline-ArbeiterInnen in das Gebiet kommen. Und diese Straße wurde schon mehrmals blockiert. Wir haben auch ein dauerhaft besetztes Dorf in unserem Gebiet. Wir nennen es Gidumden Checkpoint und ich bin die Sprecherin dieser Besetzung. Es handelt sich um ein altes Dorf, das von Gidumden wieder in Beschlag genommen wurde. Unistoten, einer der benachbarten Clans, hat ebenfalls ein Heilzentrum auf seinem Territorium und sie halten es seit 10 Jahren besetzt. Wir sind der Meinung, dass die Besetzung unserer Territorien uns die besten Chancen bietet, genau zu wissen, was in unserem Territorium vor sich geht, denn es liegt in einer abgelegenen Gegend, etwa 1 Stunde von der nächsten Stadt entfernt, abseits des Highways auf Holzfällerstraßen. Wir müssen also jeden Tag vor Ort sein, um genau zu wissen, was in dem Gebiet passiert. Die Besetzung des Bohrplatzes hat die Hauptzufahrtsstraße zum Bohrplatz gesperrt, wo sie unter dem Fluss bohren wollen. Das ist jetzt schon 2-mal passiert. Es gab eine Blockhütte, die direkt auf dem Bohrplatz gebaut wurde. Außerdem wurden viele andere Gebäude und kleine Häuser in dem Gebiet errichtet. Es gab also noch ein weiteres kleines Dorf, das Coyote Camp, während der Besetzung des Bohrplatzes. Der Bau der Pipeline ist nicht unumstritten. Für ihren Widerstand erhalten die Wet'suwet'en in Kanada, aber auch international, immer wieder Unterstützung. Wir haben massive Unterstützung in ganz British Columbia und Kanada sowie international und eigentlich in der ganzen Welt. Viele der Umweltorganisationen stehen hinter den Wet'suwet'en. Es gab eine Menge anarchistischer Gruppen, die Wet'suwet'en vor Ort und in anderen Gebieten des Landes unterstützten. Wir haben eine Menge Unterstützung von anderen indigenen Nationen. Während der Besetzung des Coyote Camps an der Bohrstelle hatten wir Verbündete von den Haudenosaunee, die vorbeikamen und das Gebiet besetzten und ihre Unterstützung anboten. Wir haben uralte Verbündete, die Gitxaan, die Nachbarn sind und die Wet'suwet'en unterstützen. Wir hatten erst kürzlich eine Versammlung, bei der die Wet'suwet'en Chiefs eine Erklärung von British Columbia und Kanada abgaben, das unbefugte Betreten von Wet'suwet'en Land zu stoppen und den Bau der Pipeline zu stoppen, sowie die Militarisierung und das Eindringen der Polizei in unser Gebiet zu verhindern. Dies wurde von vielen anderen indigenen Völkern in der Region und in ganz Kanada unterstützt. And that was supported by many other indigenous nations in the area and across Canada. Und nun ist Kanada weit weg. Doch auch hier gibt es Möglichkeiten, den Kampf der Wet'suwet'en zu unterstützen. One of the main ways is by Eine der wichtigsten Möglichkeiten ist es, unsere Botschaft zu verbreiten und das, was hier passiert, zu unterstützen und zu verfolgen. Und auch, dass wir eine Kampagne gegen die Investoren dieses Projekts gestartet und durchgeführt haben. Die Eigentümer sind KKR, AIMCO und TC Energy. Und wir wissen, dass diese Unternehmen wie TC Energy auch in anderen Gebieten und ein anderes indigenes Land eindringen und die Gebiete anderer Menschen in der Welt zerstören. Deshalb starten wir eine Kampagne gegen einige der großen Banken, die in dieses Projekt investieren. Und die Leute können auf unserer Webseite mitmachen. Dort gibt es auch Möglichkeiten, wie Menschen aus anderen Ländern und der ganzen Welt unsere Arbeit unterstützen können. Our website, and there are ways there that people can support what we're doing from other countries and around the world. Wer mehr wissen will, findet alle Neuigkeiten und Infos unter jintaaccess.com und wenn ihr direkt aktiv werden wollt, dann schaut doch auch mal die bundesdeutsche KfW Bank an. Die gehört nämlich zu den Investoren der Coastal GasLink Pipeline. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wo herrscht Anarchie? Unserer monatlichen Presserundschau zum Wirken der Anarchie. Dieses Mal haben wir eine ganze Reihe von... Moment mal, wir haben gerade ein Fax ins Studio bekommen, darin steht... Bisher unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag in Buxtehude, in der Berliner Straße und im Torfweg mehrere Schulgebäude und Schulcontainer mit den Schriftzügen FCK Putin, FCK Cops, FCK PTN sowie dem Zeichen für Anarchie A im Kreis in schwarzer, silberner und goldener Sprühfarbe beschmiert. Der durch diese Dachbeschädigung angerichtete Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, die mit den Farbschmierereien in Verbindung stehen könnten oder sonstige sachdienliche Hinweise dazu geben können, werden gebeten, ja wozu eigentlich, selbst zur Sprühdose zu greifen? Leider ist an dieser Stelle das Fax abgebrochen. Naja, in der nächsten Sendung vielleicht. Apropos Repression. Die Ausbreitung der Anarchie bereitet den Mächtigen schlaflose Nächte. Klar, Aus diesem Grund forcieren sie aktuell, dass Artikel, in denen die Anarchie thematisiert wird, hinter einer Bezahlsperre verschwinden, wo sie nur die Wohlhabenden erblicken können. Zwei Beispiele. Weltkunst.de widmet sich dem Thema des Surrealismus. So heißt es in einem Artikel über einen der führenden Köpfe dieser Bewegung. Als Wortführer, Vordenker und Strippenzieher der Surrealisten liebäugelte der Schriftsteller vielleicht mit etwas mehr marxistischem Aktionismus und Anarchie. Zitat Ende. Alles Weitere, sprich alle Ideen und Konzepte zu Aktionen und mehr, einfach weggesperrt. Das zweite Beispiel könnte uns Hinweise darauf geben, wie es mittlerweile um die Kirchen steht. Denn die Hannoversche Allgemeine berichtet über die evangelische Landeskirche Hannover unter dem Titel »Anarchie auf den Gräbern – Ein Workshop zu Kunst auf Friedhöfen«. Gerne wüssten wir, in welcher Form die Anarchie auch in derart hochheilige Gefilde Einzug erhalten hat. Aber nein, uns wird dieses Wissen vorenthalten. Aber keine Sorge, irgendwann wird es kein Privateigentum an Produktionsmitteln mehr geben, keine Bezahlsperren, kein verstecktes Wissen. Auf der Website falstaff.de geht es ums Kochen. In einem Artikel zum Kochtrio Healthy Boy Band lautet eine Zwischenüberschrift Fuck Fine Dining. Und darunter heißt es, das Trio wird schon mal als schrägstes Kochkollektiv aller Zeiten bezeichnet. Okay, klingt aber erstmal nur nach Comedy und Klamauk. Worum geht es den dreien wirklich? Zitat: Sie stehen laut ihrem Manifest für ein neues gastronomisches Mindset ein, sehen Improvisation als Kernkompetenz, verhandeln mit ihren Aktionen Themen wie Traditionsbruch, Vielfalt und Handwerk. Das klingt tatsächlich vielversprechend, denn ohne mit althergebrachten Traditionen zu brechen, wird es mit diesem Planeten nichts mehr. Aber das ist nicht alles, denn eines bringt sie auch immer mit. Zitat: Eine gehörige Portion Anarchie und eine Leidenschaft für das Unperfekte. Zitat Ende. Das finden wir großartig. Denn nur wer Perfektion ablehnt, kann sich auch dem allgegenwärtigen kapitalistischen Mindset einer perfekten Verwertung von Zeit und Beziehungen entgegenstellen. Weiter so. Anarchie, Punk, Pyromanie, nein. Unter dieser Überschrift auf filmstarts.de verbirgt sich kein neuer Film über den FC St. Pauli oder Union Berlin. Es geht um die Romantikkomödie Dinner in America – A Punk Love Story von Ben Stiller. Im Artikel heißt es, der wilde, vulgäre und bitterböse Mix aus Love Story, US-Satire und Punkkomödie feierte seine Weltpremiere im Januar 2020. Zitat Ende. Nun kommt also die deutsche Fassung heraus. Im Mittelpunkt des Films stehen, Zitat, ein Junkie, der gern Feuer legt und brave Bürger zur Weißglut bringt, eine kreuzbrav aussehende Frau, die denkbar unrhythmisch tanzt, unfassbar schlecht Basketball spielt und beim Gedanken an Bad Boys wuschig wird. Zitat Ende. Und eines fehlt natürlich noch. Dreckige, lärmende Punkmusik. Fassen wir also zusammen. Feuer gegen die Institutionen, brave Bürger zur Weißglut bringen, mit den Konventionen von Sport und Tanz brechen und dann noch Punkmusik. Die Anarchie ist tatsächlich auf dem Vormarsch. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Sendung. Zum Abschluss wollen wir euch noch auf ein Soli-Projekt der FDA hinweisen. Anarchistische Gruppen in Polen unterstützen Anarchistinnen und antiautoritäre Aktivistinnen in der Ukraine, die fliehen und an einem sicheren Ort unterkommen müssen. Wir als Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen, FDA, unterstützen polnische Strukturen dadurch, dass wir die monatlichen Mieten stemmen. Um den Bedarf zu decken, brauchen wir euren Support. Anarchist groups in Poland support anarchists and anti-authoritarian comrades in Ukraine that need to flee and require a safe space to arrive to. We as Federation of German-speaking anarchists support Polish structures by paying for the monthly rents. In order to cope with the amount needed, we ask for your support. Für die Bankverbindung und genauere Infos checkt bitte die Homepage der FDA, die, wie viele andere interessante Links, natürlich in den Shownotes zur Sendung gelistet werden. Please check our homepage for further information. Das war's auch schon von uns. Wir hoffen, ihr konntet ein paar interessante Sachen aus der heutigen Sendung mitnehmen und wir hören uns bald wieder.